damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 6. Auch heute war ich vor dem Wecker wach, obwohl es um 6 Uhr aus den Federn ging wegen der Blutabnahme. Trotzdem habe ich den Termin nur knapp geschafft, denn ich brauche jetzt morgens etwas länger wie vorher, bis ich mal so weit bin, dass ich los kann. Aber es hat soweit alles geklappt. Und nach dem Aderlass konnte ich direkt zum Frühstück. Ich war der zweite Gast und die Stille war herrlich. Das Angebot wie immer üppig und da als nächstes sowieso nur ein Vortrag zum Thema Bluthochdruck, Ursachen und Folgen geplant ist, beschließe ich, dass ich ja ruhig etwas ausführlicher frühstücken kann, ohne erneut ein Erlebnis wie das gestern nach dem Mittagessen zu haben. Passend zum anstehenden Thema trinke ich dazu 3 Tassen Kaffee. Dann gehe ich noch kurz am Zimmer vorbei und dann zum Vortrag. Der Arzt, der den Vortrag hält, spricht mir aus der Seele. Er erläutert den Gästen, dass es nicht sinnvoll ist, jeden Patienten auf Normwerte einzustellen. Er spart auch nicht mit Selbstkritik an der Art und Weise, wie hier im Haus Blutdruckwerte ermittelt werden. Durch die langen Wege der Patienten seien diese Werte oft falsch hoch. Genau das ging mir auch schon durch den Sinn, als ich meine Werte ermittelt habe. Bis zur Sporttherapie ist noch etwas Zeit, und so gönne ich mir eine kurze Pause im Zimmer, bevor ich mich in meinen Sportdress schwinge. Der prüfende Blick in den Spiegel sagt mir: Backhaus, du siehst nicht aus wie ein Sportler und du wirst auch nie so aussehen. Daher ist das jetzt so, wie du jetzt gekleidet bist. Okay. Ihr müsst wissen, die anderen turnen da unten in der Sporttherapie mit angesagten Klamotten herum und ich erscheine mit T-Shirt über der Schlabberbuchse. Egal, war schon in der Schule so. Crosstrainer steht auf dem Programm oder wie man hier sagt, Crosswalker. Ich denke, na Jung, das hast du vor deiner Erkrankung eine Stunde gemacht und das war völlig okay. Aber ganz leise im Hinterkopf sagte eine Stimme: Und bitte denken Sie daran, nicht zu viel zu machen. Es ist nicht mehr so wie vor Ihrer Erkrankung. Das Treten in die Pedale macht mir viel Spaß und schnell habe ich wieder meinen Rhythmus gefunden. Nur, dass die Belastung gerade mal bei 40 Watt liegt. Egal, ich finde es schön, meine Muskulatur zu spüren und absolviere die angeordneten 25 Minuten mit einem Puls von 118. So weit, so gut, finde ich. Damit kann man arbeiten. Als nächstes ist jetzt die Atemgruppe auf dem Plan. Also, Herr Backhaus liegt wieder auf der Matte. Aber dieses Mal wird nicht die Wirbelsäule verbogen, sondern sich gestreckt und Kirschen gepflückt und geatmet. Tief ein und tief wieder aus. Jeder bitte in seinem eigenen Tempo. Es klingt wie beim Tag der offenen Türe in einem Eisenbahnmuseum. Danach erstmal die verschwitzten Klamotten aus und dann zum Vortrag über berufliche Rehabilitation, / Wiedereingliederung. Ich beeile mich, um pünktlich anzukommen. Es geht wieder über 5 Etagen und quer durch die beiden Bettenhäuser zum Vortragsraum im Schloss. Dabei erwische ich mich, wie ich mehrere Moins, Moin Moins, Hallos und sogar ein verfrühtes Mahlzeit erwider. Was ist nur aus mir geworden? Das ging schnell. Der Vortrag war wirklich interessant. So etwas hätte ich nach dem Burnout in 2016 gebraucht. Dann wäre ich den Einstieg damals etwas anders angegangen. Für jetzt und hier hat der Vortrag noch einmal bestätigt, dass mein Fahrplan, wie ich ihn für dieses Mal aufgestellt habe, genau richtig ist. Jetzt steht nur noch die Ergotherapie-Sensi-Gruppe für nach dem Mittagessen auf dem Plan. Das klingt jetzt nicht sonderlich anstrengend, aber sicherheitshalber lange ich mal beim Mittagessen nicht so zu. Mir tut der Rücken weh. Also war der Plan, ich lege mich mal noch vor der nächsten Therapie ein wenig hin und lausche der Uli vom Universum bei ihrer neuen Folge mit dem Titel Faszinierendes. Allerdings werde ich diese Folge wohl noch einmal hören, denn aus irgendeinem Grund ist es so, dass kaum, dass ich mich hinlege, auch schon mein Bewusstsein schwindet. Die Fachleute sprechen von Schlaf. So bin ich nicht sonderlich weit in der Folge gekommen. Das lag aber, und das ist mir wichtig zu betonen, nicht an der Folge, sondern daran, dass da bei mir derzeit etwas kaputt ist. Ich werde die Folge also noch einmal ab dem Zeitpunkt nachhören, wo Ullis Kaffeemaschine sich zu Wort meldet. Versprochen. Ihr kennt das. Es gibt immer mal wieder im Leben Momente, wo man trotz fortgeschrittenem Alter Erfahrungen zum allerersten Mal macht. In der Sensi-Gruppe Füße war das heute der Fall. Und zwar sollten wir unsere Füße zur Stimulation der Nerven mit, Achtung, Öl und Zucker massieren. So, und jetzt für alle zum Mitmachen. Mann und Frau auch, nehme eine Handvoll Zucker und schütte circa 1 bis 2 Esslöffel Rapsöl dazu. Jetzt das Ganze schön in beiden Händen verreiben und mischen. Der Zucker löst sich in dem Rapsöl nicht auf und man erhält eine Masse mit durchaus guten hautpflegenden Eigenschaften und deutlichem Peeling-Effekt. Müsst ihr mal testen. Ist kurios. Abgewaschen wird das nach ca. 15 Minuten Massage mit Wasser und nur ein wenig Seife. Es geht darum, den Zucker loszuwerden. Das Öl darf ruhig auf der Haut bleiben und sie pflegen. Viel Spaß dabei. Nach dem Abendessen hat sich heute im Bistro ein kleiner Stammtisch entwickelt. Es wurde gescherzt, über Fußball gesprochen, den BER und was sonst noch so tagesaktuell anstand. Und natürlich ein Flens bzw. in meinem Fall ein Erdinger getrunken. Das war echt eine schöne und lustige Runde, aus der ich mich dann aber verabschiedete, um nicht noch Gefahr zu laufen, ein zweites Bier zu kaufen. Morgen ist hier Feiertag, am 31.10. Ich muss mal sehen, was ich da so anstelle, denn es steht nichts auf dem Plan. Ein paar Pommes wären nicht schlecht. Na, ich werde berichten und sag bis dahin mal erst, bis denne.